es nur die Drogen um mich. Und die Drogen nehmen mich an der Hand und führen mich fort vor Schmerz. Bescheid über diese Einrichtung? Ich weiß nur, dass es eine Irrenanstalt ist.